Der südkoreanische Internetzeitung Minjungui Sori verlangte am 4. August in einem Artikel von der Präsidentin Park Geun-hye die öffentliche Meinung über die Stationierung vom Raketenabwehrsystem THAAD aufrichtig anzunehmen. Nach den Meldungen der südkoreanischen Massenmedien wie News 1 fällt zurzeit die Unterstützungsquote für die Machthaberin Park Geun-hye rapid hinunter wegen des landesverräterischen Beschlusses über die Einführung von THAAD.